Nächtliche Abenteuer im Museum. In der Abenteuerbucht ging langsam die Sonne unter. Schluss für heute. Schlafenszeit. Aber ich bin gar nicht müde. Na schön, vielleicht ein bisschen. Oh, heute darf ich die Gute-Nacht-Geschichte aussuchen. Marshall flitzte zu dem Bücherstapel im Erdgeschoss der Einsatzzentrale. Ah, mein Lieblingsbuch. Schnuffi Schnuffel. Das lag allerdings ganz unten. Er zerrte daran. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's. Oh, oh. Leider fiel dabei der ganze Stapel um. Geht's dir gut? Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Der kleine Alex freute sich ganz besonders auf die Nacht, die vor ihm lag. Also, Mini Patrol, das ist das Museum. Wir übernachten heute hier. Ist das nicht toll? Die Mini Patrol bestand aus Schildi, der Schildkröte, einem Hasen, Katzi und dem kleinen Tut, einer Eule. Alle freuten sich sehr auf die Übernachtung. Auch Julia und Julius, zwei Freunde von Alex, die nun neben Bürgermeisterin Gutherz in der Tür erschienen. Hallo, Alex. Hallo, Mini Patrol. Ah, hallo, Alex und Freunde. Freut ihr euch denn schon auf die lustige Übernachtung? Und wie? Sie haben einen coolen Schlafanzug an. Der aussah wie ein Hühnerkostüm. Dankeschön. Henrietta hat ihn ausgesucht. Rein mit euch. Im Museum war es fast dunkel. Nur wenige Lampen brannten. Willkommen zur Mitternacht im Museum. Wahnsinn. Nachts ist es hier ja richtig unheimlich. Und es gibt eine Menge cooles Zeug. Bilder und Rüstungen und alte Helme zum Beispiel. Vergiss nicht, Alex. In einem Museum sieht man sich alles nur an. Es wird nichts angefasst. Wahnsinn. Ist das ein T-Rex? Und was für einer. Das Skelett des riesigen Fleischfressers hing unter der Decke. Ein sehr zerbrechlicher T-Rex. Also schön Abstand halten. Wir wollen doch nicht, dass das Gerippe umfällt. Ihm wird nichts passieren. Ich und meine Mini-Patrol sind super duper vorsichtig. Aber da lag bereits eine wertvolle grüne Schale auf dem Boden. Und als Alex sich danach bückte, stieß er prompt gegen einen Wikingerhelm. Ups, Entschuldigung, ich heb's wieder auf. Schnell stellte Alex die Schale zurück auf ihren Sockel. Oh, wie gut, dass du mich daran erinnerst, Henrietta. Jetzt gibt es Essen. Wir helfen dir, Tante Gutherz. Alex allerdings setzte sich lieber den Helm auf den Kopf. Seht her, ich bin ein Wikinger. Dieser war ihm aber viel zu groß, rutschte über die Augen. Alex stolperte, stieß gegen ein Bild und dann wieder gegen den Sockel mit der Schale. Ups, ich kann nicht sehen. Und dann kippte auch noch eine der Ritterrüstungen um und zerfiel in ihre Einzelteile. Oh nein, wie ist das denn passiert? Wir müssen aufräumen, Mini Patrol. Aber die schlief. Jedenfalls taten das der Hase und Katzi, während der kleine Tut im Museum herumflatterte. Hey, wo ist denn Schildi? Ein grüner Panzer bewegte sich quer durch den Raum. Oh, da ist er ja. Schildi, bleib stehen. Aber vorher weckte er die anderen. Los, aufwachen. Schildi flitzt auf und davon. Wir wollen doch nicht, dass er sich verläuft. Die Mini-Helfer legen los. Alex schnappte sich die Tiere, rannte mit ihnen hinaus zu seinem Dreirad und strampelte los. Dass er dabei eine schwere Statue umgeworfen hatte, bemerkte er nicht. Haltet schön die Augen offen. Ich bin mir ziemlich sicher, Schildi ist irgendwo davon. Da lag die Schildkröte ja, im Gras. Hä? Das ist nicht Schildi, sondern die Schüssel aus dem Museum. Ich wusste nicht, dass sie laufen kann. Neugierig hob Alex sie auf und zum Vorschein kam... Oh, eine kleine Maus. Das bedeutet, Schildi ist bestimmt noch im Museum. Und wo ist das Museum? Erst jetzt fiel ihm auf, dass er mitten im Wald stand. Im Museum war sein Verschwinden mittlerweile bemerkt worden. Alex! Alex! Oh, er muss rausgegangen sein. Aber wir können ihn nicht suchen, wenn wir es nicht schaffen, diese Türen zu öffnen. Die Türen waren nämlich von der schweren Statue versperrt. Och, ich rufe besser die Paw Patrol. Der Ryder gerade die Gute-Nacht-Geschichte vorlas. Und so schnupperte Schnuffi, der Schnuffelhund, drauf los. Oh, es ist gerade so spannend. Frau Bürgermeisterin, wie läuft die Nacht im Museum? Nicht gut, Ryder. Alex und seine Mini-Patrol sind verschwunden. Sie haben das Museum verlassen und wir können sie nicht suchen, weil wir nicht rauskommen. Die arme Henrietta ist außer sich vor Sorge. Wir kommen. Sie wissen ja, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort flitzten die Fellfreunde zu dem gläsernen Fahrstuhl und hüpften hinein. Nur Marshall nicht. Der stolperte nämlich über sein Hundekissen, kugelte den anderen hinterher. Marshall! Pass auf! Und riss sie dabei von den Pfoten. Von Übernachtung habe ich schon gehört, aber noch nie von Unternachtung. Alle sprangen in ihre Einsatzanzüge, während der Fahrstuhl sie nach oben in die Zentrale brachte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alex und die Mini-Patrol haben das Museum mitten in der Nacht verlassen. Oh nein. Es ist stockdunkel. Oh je. Und die Bürgermeisterin kann sie nicht suchen, weil sie eingeschlossen ist. Oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Du suchst mit deiner Nachtsichtbrille im Wald nach Alex und der Mini-Patrol. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Rocky. Du fährst zum Museum und öffnest mit deinem Werkzeug die Museumstür. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinab bis zu seinem roten Quad mit den dicken Reifen. Chase und Rocky nahmen die Rutsche. Die reichte bis zu den Garagen, wo ihre Fahrzeuge standen. Schnell überprüften sie die Ausrüstung und dann konnte es schon losgehen. Unterdessen probierten Bürgermeisterin Gutherz, Julia und Julius wieder und wieder die Statue wegzuschieben. Also gut, versuchen wir noch einmal diese Tür zu öffnen, um Alex zu suchen. Eins, zwei, drei, schieben! Tante Gutherz, sollten wir nicht alle auf einer Seite schieben? Oh, ja, das wäre wesentlich. Der Arm der umgefallenen Ritterrüstung bewegte sich quer durch das Museum. Kinder, habt ihr auch gesehen, wie sich die Rüstung bewegt? Allerdings. Das ist ein Gespenst! Oh, seid nicht albern. Ihr wisst, dass es keine Gespenster gibt. Ich hoffe, die Paw Patrol ist bald hier. Das sind sie kommen da! Die drei waren wirklich sehr erleichtert. Ryder, bitte helft uns! Rocky macht das schon, Frau Bürgermeisterin. Ja! Aber wie komme ich rein? Durch das offene Fenster. Doch das befand sich im ersten Stock. Chase, kannst du Rocky bitte hochhelfen? Das kriegen wir hin. Ruff, Seilwinde! Dank der Winde war Rocky im Nu oben und hüpfte durch das offen stehende Fenster. Ich bin drin! Toll gemacht! Rocky, du machst die Türen auf und wir suchen inzwischen nach Alex. Ryder und Chase gaben Gas und verschwanden in der dunklen Nacht. Rocky dagegen flitzte ins Erdgeschoss des Museums und band erstmal ein Seil um die Statue, die die Tür versperrte. So, das müsste klappen. Das andere Seilende zog er durch einen Ring an der Decke und ließ es an der anderen Seite wieder hinunter. Was für ein schlauer Hund du doch bist. Danke. Also, wenn wir jetzt alle ziehen, kriegen wir das Ding da weg. Also zogen und zerrten die vier, so sehr sie konnten. Die Bürgermeisterin ließ das Seil los. Nein, Moment, nicht loslassen! Nein. Im letzten Moment griff Bürgermeisterin Gutherz wieder zu. Und die Statue richtete sich auf. Alles gut. Bis auf den Helm der Ritterrüstung. Hat sich der Helm gerade bewegt? Ja, das hatte er. Alex versuchte unterdessen, den Heimweg wiederzufinden. Und natürlich nahm er die kleine Maus mit. Du piepst aber viel. Dann nenne ich dich Kleiner Piep. Keine Angst, Kleiner Piep. Wir finden bald zum Museum. Bestimmt. Viele Sterne standen am Himmel, als Ryder und Chase den Wald erreichten. Siehst du irgendwas, Chase? Nein, bis jetzt nicht. Nimm deine Lampe. Vielleicht sehen sie das Licht. Taschenlampe! Die Lampe war groß und erhellte die Finsternis. Alex! Alex! Und wirklich. Hört ihr das? Jemand sucht nach uns. Das ist bestimmt die Paw Patrol. Wir sind hier! Chase, leuchte mal in die Richtung. Geheimspion Chase schwenkte die Lampe herum. Sie sehen uns nicht, aber bestimmt sehen Sie das. Entschlossen hielt Alex die grüne Schale aus dem Museum in den Lichtstrahl der Lampe. Hallo, wir sind hier! Das ist Alex! Wir haben sie gefunden! Na dann los! Im Museum bewegten sich nun auch der Helm und die zweite Hand der Ritterrüstung wieder über den Boden. Guck mal, noch mehr Gespenster! Nein, nein, mach, dass ihr wegkommt! Weil es sowas wie euch nicht gibt! Husch! Was immer ihr seid! Glaubte die Bürgermeisterin vielleicht doch an Gespenster? Oh, sie sind hinter mir her! Mit einem Satz brachte sich Bürgermeisterin Gutherz auf dem Skelett des T-Rex in Sicherheit. Der kleine Alex war ziemlich zerknirscht. Tut mir leid, dass ich einfach weggelaufen bin. Ich verspreche, dass ich nie wieder alleine nachts rausgehen werde. Ja, das ist besser. Rufen wir die Bürgermeisterin an und sagen ihr, dass du... Oh, Frau Bürgermeisterin. Ich bin auch hier. Sie haben Schildi gefunden. Julius und Julia hatten die kleine Schildkröte gerade unter der Rüstung entdeckt. Ja, und ich bin froh, dass sie dich gefunden haben. Aber jetzt befinde ich mich selbst in einem klitzekleinen T-Rex-Problemchen. Nicht bewegen! Das Skelett sieht sehr wackelig aus. Oh, oh, wir müssen uns beeilen. Marshall, komm schnell zum Museum. Die Bürgermeisterin braucht deine Hilfe. Marshall macht's. Marshall beeilte sich sehr. Und das war auch gut so. Jedenfalls kannst du gut klettern. Danke. Trotzdem nicht vergessen, in einem Museum sieht man sich alles nur an. Es wird nichts angefasst. Nun flog die Tür auf. Wir holen sie da runter. Marshall, pass auf die Rüstung auf. Wieso bewegen die sich denn von alleine? Gespenster? Das sind keine Gespenster. Alex hob die Teile der Rüstung hoch. Es sind Mäuse. Oh, puh, na dann, Problem gelöst. Oh, dann würde ich sagen, es reicht mir und ich würde gern runterkommen. Leiter hoch. Steigen Sie auf die Leiter. Die Bürgermeisterin machte sich sofort an den Abstieg. Doch dabei löste sich einer der Knochen des Dinosaurier-Skeletts. Da geht die Idee. Chase, fang den Knochen auf. Netz. Der Knochen landete weich, aber der Dino schwankte. Der T-Rex fällt gleich um. Diese Übernachtung wird langsam zu einem Saurier-großen Abenteuer. Leider, wir sollten den Knochen wieder einsetzen. Gute Idee, Alex. Marshall, fang! Ryder griff nach dem Knochen, warf ihn Marshall zu, der fing ihn geschickt auf und kletterte dann die Feuerwehrleiter hinauf. Gleich geschafft! Ich hab's gleich geschafft! Ja! Ja! Ja! Ja! Zur Belohnung gab es Kekse für alle. Danke, Ryder! Du und die Fellfreunde, ihr habt Mitternacht im Museum gerettet. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz, ein Anruf. Wieso bewegte sich denn Ryders Teller? Schnell hob Alex ihn vom Boden auf und es erschien die kleine Maus. Das ist der kleine Piep. Frau Bürgermeisterin, darf der kleine Piep auch hier übernachten? Er gehört jetzt nämlich zur Mini-Patrol. Also schön, solange er sich alles nur ansieht und nichts anfasst und damit spielt. Den Rest der Nacht verbrachten die Fellfreunde ebenfalls im Museum. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.